Sünde ist eine Sünde. Ich bitte, das weiß ich nicht. Sünden zu machen ist leicht, aber auszubessern sind sie schwer, schwer, schwer. Wenn man gegen Arme hart ist oder Schlechtes tut, dann begehen wir eine Sünde. Ich bitte, das weiß ich nicht. Ich hab Ich bitte Sie sehr zu blühen, Herr Baum. Vergessen Sie nicht, es ist Frühling.